Im zurückliegenden Jahr seit der Rekonstruktion der historischen revolutionären Gedenkstätte Pyeongchon wurde sie von über 250.000 Personen aus mehr als 2.270 Einheiten besucht, darunter Angehörige der Volksarmee, Werktätige verschiedener Kreise und Schichten, jugendliche Studenten und Schüler. Diese Gedenkstätte überliefert die unvergänglichen Verdienste von Präsidenten Kim Il-sung, der am 12. Dezember 1937, 1948 mit der von den koreanischen Arbeitern zum ersten Mal hergestellten Maschinenpistole die Probeschüsse abfeuerte.